Impronews Podcast, der Podcast von impronews.de. Ja, ich sitze hier in Halle und wir sind gerade nach der Abschlussveranstaltung von der 11. Impronale. Und bei mir sind die beiden Hauptorganisatoren von diesem Jahr. Ist das richtig? Zwei von vier. Genau. Zwei von vier. Ja, genau. Stellt euch doch mal vor. Ja, ich bin Oliver Rank. Ich bin Mitorganisator und für die technischen Begebenheiten Zuständige bei der Impronale. Genau, und ich bin Lina Krüger und auch Organisatorin und habe dieses Jahr mit Olli zusammen die Shows moderiert. Genau, daher hat man euch wahnsinnig viel und oft auf der Bühne schon gesehen. Ja. Seid so die Gesichter der Impronale für dieses Jahr. Wie hat es euch denn gefallen, das Festival? Also es war ja, wir hatten eine sehr lange Vorlaufzeit mit viel, viel Organisation und Stress. Und es war natürlich sehr, sehr schön, dann jetzt im Endeffekt zu sehen, dass alles sehr gut geklappt hat. Und es ist für uns natürlich auch immer schön. Also es ist ein ganz, ganz liebevolles Festival meiner Meinung nach. Und das merkt man auch selber, wenn man auf der Bühne steht und dann die ganzen lieben Leute um einen rumsitzen. Also es war ein schönes Gefühl für mich. Ja, also es ist dann wirklich schön zu sehen, wenn das dann tatsächlich aufgeht. Ne? Man arbeitet so ganz, ganz lange an dieser Sache. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo es losgeht. Dann hat man zwar vier Tage, in denen man völlig unter Strom steht, aber es ist dann noch, also es gibt dann halt diese Momente, wo man gerade in den Aufführungen sitzt und dann sich denkt, ja genau, dafür hast du es gemacht und ja, und wenn es einfach funktioniert und schön ist. Ja. Hattet ihr einen so einen Moment, wo ihr sagen könnt, das war so mindestens ein wirkliches Highlight? Ich fand gestern, also es ist jetzt mehr so ein persönliches Highlight, also natürlich gestern das ganze Finale mit der Impro-Karl-Verleihung fand ich sehr schön. Als nochmal alle Schauspieler auf der Bühne waren und wir auch ein Geschenk bekommen haben, das war sehr schön. Aber showmäßig war für mich ein großes Highlight, dass ich die Franzosen gesehen habe, Combat Absurde, weil das habe ich noch nie gesehen und ich war wirklich sprachlos, als ich da gestern saß, das war großartig. Ja, mir fällt auf Anhieb auch tatsächlich die Impro-Karl-Verleihung ein und auch die Werkschau jetzt zum Schluss. Also ich fand unheimlich interessant, was man da so, also wir wussten ja nun schon wirklich schon lange Zeit, was das für Workshops werden und wer kommt und so. Und man als Organisator hat man leider nicht die Möglichkeit, bei den Workshops mitzumachen. Und dann aber trotzdem nochmal zu sehen, zumindest woran die gearbeitet haben und was dabei rausgekommen ist, das war jetzt für mich auf jeden Fall nochmal sehr interessant und wirklich auch erstaunlich, was da für tolle Dinge passiert sind. Ja, genau. Genau, für mich als Workshop-Teilnehmer auch. Ich finde es super zu sehen, was die anderen Workshops machen, weil man redet ja doch am Frühstückstisch oder wo auch immer, was jetzt da so passiert und dann hat man auf einmal so ein Bild davon. Ja. Genau. Es war mir sogar schon fast zu kurz, weil ich konnte eigentlich gar nicht genug kriegen vorhin und 15 Minuten sind ja leider nicht so lang. Ja, es war sehr schön. Ja. Ja, habt ihr schon angefangen, über das nächste Jahr nachzudenken? Ist ja dann immer so. Und also wann beginnt denn eigentlich die Planung für so ein Festival? Morgen? Nein, im Januar wahrscheinlich. Also genau. Es ist quasi die Organisation läuft ja über den Kaltstadtverein hier in Halle und wir haben jetzt im Dezember unsere Vereinssitzung, unsere Jahresabschlusssitzung. Dort wird das natürlich dem Impronale auch nochmal komplett ausgewertet, so für uns intern. Und dann geht es tatsächlich wahrscheinlich schon Anfang Januar an die Planung für die 14. Impronale im nächsten Jahr. Ja. Für die 12. Impronale. Ach, für 12., aber 2014 für die 12. Impronale, genau. Ja. Ja. Könnt ihr da schon was verraten? Ihr wisst noch nichts. Nee, das Geheimnis wird erst gelüftet, wenn... Genau. Ja, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Man hat natürlich so, also ich habe jetzt das gerade so gemerkt, wie ich die letzten Tage jetzt in den Shows saß und jetzt gerade auch nochmal bei der Werkschau. Man hat so persönliche Wünsche, dass man sich ein paar Leute wieder erhofft, dass sie nochmal kommen und man dann vielleicht auch mal einen Workshop mitmachen kann oder nochmal eine Show sieht. Aber fest steht jetzt noch nichts. Ja, genau, es sind einige, also gerade der Vorstellungsort quasi, der Auftrittsort, das ist halt immer so eine Wackelnummer. Und auch mit diesen Räumlichkeiten hier müssen wir sehen, ob es die nächstes Jahr noch gibt oder ob man die nächstes Jahr noch nutzen kann. Das mal so, genau. Deswegen, wir fangen im Januar an mit Planen und dann wird sich das so peu à peu ergeben. Genau. Genau, also wir sind hier jetzt im Puschkin-Theater, das ist ein klassisches Theater und noch ein Kino. Und genau, das ist das ehemalige Taliertheater, das war bis 2012 noch ein städtisches Theater. Ist dann aber geschlossen worden und jetzt hat sich jetzt so die freie Szene etwas etabliert. genau. Ja. Aber ja, die Finanzierung der Stadt läuft einfach aus, jetzt zum 1.1. Und ja, der Anschein oder so, wie es worauf es jetzt hinausläuft, ist einfach, dass das Haus dann komplett geschlossen werden soll. Ach, also schauen, dass es. Das ist immer so ein Jammer. Ja, ja, absolut, weil es ist wirklich ein tolles Theater. Ganz klassisch, schlicht, schwarze Bühne, viele Möglichkeiten. Super Akustik. Ja. Ohne Mikro kann man da fantastisch reden. Ja. Gerade bei den Schauspielern ist das ja nicht möglich mit dem Mikro. Und also es ist einfach schöner ohne. Es nimmt und ganz viel Zauber, auf jeden Fall. Genau. Und das ist toll. Mhm. Also habe ich gestern auch wieder gedacht. Nee, es wäre ein starker Verlust auf jeden Fall, für alle, definitiv. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das vielleicht irgendwie sich noch hält. Aber ist natürlich auch groß. War für ja. Stimmt. Muss erstmal finanziell gestemmt werden, das stimmt schon. Ja, das waren schon so meine Fragen. Nochmal einfach ein großes Dankeschön für das tolle Festival. Bitte, sehr gerne. Gerne. Ja, wenn wir euch da irgendwie helfen können bei was publik machen, sagt Bescheid. Ja. Gut gemacht. Und wir können bestimmt auch sobald was, also ich denke, das wird wieder wie dieses Jahr laufen, dass sobald wir ein bisschen was wissen über die Workshops und die Schauspieler, die kommen werden, dass wir das bestimmt auf unserer Webseite, auf der Impronale-Seite bestimmt dann auch so Stückchen für Stückchen so ein bisschen enthüllen, spannungsmäßig aufbauen werden. Ach so, da kann ich mich nochmal lobend für äußern. Die Webseite wurde ja dieses Jahr auch neu gemacht und neues Logo und finde ich sehr, sehr schick. Und hab's jetzt, als ich den Impro-Kali gesehen habe, auch verstanden, wo das Logo herkommt. Okay. Das war tatsächlich eine neue Dekade, ja, die nächsten 10 Jahre. Und wie gesagt, vom Organisationsteam hat sich's verändert, etwas verjüngt. Und das war einfach der ganze Antrieb jetzt. Also was heißt nicht der Antrieb, aber das sollte schon mitschwingen bei all dem, was jetzt kommt. Und genau. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja, finde ich auch. Danke. Ja, das sind doch tolle Schlussworte. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss.